Das ist tatsächlich die Essenz, also dieser unglaubliche Respekt, diese Zurückhaltung, das Schweigen, was idealisiert wird. Und auch hier sehen wir wieder die Zeitlosigkeit, ne? Ich meine, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das ist bei uns ja auch noch ein geflügeltes Wort. Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder da seid mit unserer letzten regulären Ägypten-Folge. Wir haben ja schon gesprochen über Geschichte, Politik und Gesellschaft, über Mythologie und Religion, über Philosophie im weitesten Sinne, über das Totenbuch. Und weil das in der Folge über Philosophie, will ich sagen, zu kurz gekommen ist, aber vielleicht, weil man da noch mehr drüber sprechen könnte, dachte ich, es wäre gut, nochmal eine explizite Folge über die ägyptische Weisheitsliteratur zu machen. Und ich freue mich sehr darüber, jetzt mit Robert Alexander Kade sprechen zu können. Hallo. Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Du bist Ägyptologe an der HU Berlin. Du forschst gerade zu demotischer Literatur aus Ägypten und dem Zusammenhang zwischen diesen Texten mit welchen aus dem Alten Testament. Ein Thema, das uns in diesem Podcast auch noch in späteren Folgen ein bisschen interessieren wird, also dieser Zusammenhang zwischen Ägypten und Israel. Die erste Frage ist hier aber erstmal immer die Frage nach dem Warum. Für dich ganz persönlich, warum überhaupt Ägypten und warum diese alten Texte? Ja, also bei mir ist das etwas schwieriger. Also ich habe da ein paar Umwege genommen. Ich habe eigentlich nach der Schule erstmal Mathematik studiert, weil das für mich ein Bereich war, der mich immer interessiert hat, wo ich mich immer wohlgefühlt habe. Und das war dann irgendwie naheliegend, erstmal das im Studium zu machen. Ich habe dann aber immer mehr gemerkt, dass es mich auch so ein bisschen in die Kulturwissenschaften zieht. Also das kommt natürlich auch aus meiner, ja, Jugend, Schulzeit. Man ist eben durch Museen gegangen. Man hat sich immer gefragt, was steckt eigentlich hinter diesen Objekten, hinter diesen Kulturen, die viele tausend Jahre alt sind. Und alte Sprachen haben mich auch immer fasziniert. Und ja, irgendwie bin ich dann so über eigentlich meine Nebenfächer dann in der Ägyptologie gelandet. Und dann hat mich das aber so fasziniert, dass es mich ja inzwischen seit 15 Jahren nicht mehr loslässt und ich da immer mehr erfahren möchte und vor allem eben halt ja so alle diese Sprach- und ja Kulturebenen und eben auch diese Kulturkontakte so ein bisschen erforschen möchte. Was waren da dann so, als du dich dann für Ägyptologie entschieden hattest, die ersten, ja, so wissenschaftlichen Fragen, die dich vor allem umgetrieben haben? Mich hat immer interessiert, wie entstehen eigentlich Schriften? Ja, also ich meine, Hieroglyphen, die sind uns alle ein Begriff, ne? Die hat man mal gesehen und da ist man fasziniert von. Aber es hat mich halt immer interessiert, wie fängt das eigentlich an? Auch Alphabete, ne? Wo ist da eigentlich der Beginn? Irgendwie, was sind da die ältesten Zeugen? Was können wir überhaupt sagen? Warum fangen Menschen an, zu schreiben? Ja, also Aufzeichnungen zu machen. Wie geht das? Und das war eigentlich so ein ganz, ganz starker Punkt. Ab dem Punkt, wo ich dann selbst Texte lesen konnte, war es tatsächlich ein fließender Übergang ziemlich schnell auch in die Weisheitsliteratur. Also das war auch mehr ein Zufall. Ich hatte da also gerade in Heidelberg in meiner Studienzeit dort einige Lehrveranstaltungen und irgendwie fand ich das sehr spannend, mich mit diesen Texten zu beschäftigen. Und jetzt versuche ich immer wieder, soweit es mir möglich ist, in meiner Forschung auch darauf Bezug zu nehmen. Nochmal zu dieser ersten Frage, wie entsteht überhaupt Schrift? Das finde ich natürlich auch total spannend und dachte auch immer schon mal, wir müssen eigentlich nochmal hier auch Folgen machen, nur zu dem Thema Schrift oder nur zum Thema Sprache. Gibt es darauf eine einfache Antwort? Warum fangen Menschen an zu schreiben? Wie entsteht Schrift? Es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Also einer der verbreitetsten ist tatsächlich, steht im Zusammenhang mit Administration und Mathematik. Also das ist das, was wir sehr genau zum Beispiel auch mit der Keilschrift nachweisen können, dass da wirklich die frühesten Texte einfach dazu dienen, eben in komplexen administrativen Prozessen Einheit zu schaffen. Also dass man Objekte beschreibt, dass man Rechnungen macht, dass das halt exakt ist. Also dass Weil sich die Reiche auch vergrößern, auch zur Kommunikation. genau, also das hat natürlich auch ganz stark damit zu tun, dass wir hier sehr große Städte dann haben, ne? Also wir sprechen ja nicht umsonst von diesen frühen Hochkulturen, ja. Also das ist ja in der Geschichte, es ging ja immer mal auf und ab, aber halt, wenn wir uns überlegen, dass da in Städten wie Uruk halt wirklich eben schon vor vielen tausend Jahren einfach viele Menschen auf einem Raum gelebt haben und sich irgendwie organisieren mussten, das kann man verstehen, dass das irgendwann nicht mehr rein mündlich funktioniert, eben weil natürlich auch man sich dann ja austricksen kann. Ja, also das heißt, Leute können dann in ihrem eigenen Ja. Interesse arbeiten und mit der Schrift schaffen wir so ein Kontrollmedium. Also jetzt wiederum auf der administrativen Ebene. Und da spielen dann zum Beispiel auch Besitzvermerke eine Rolle, ne? Also wird Besitz irgendwann bedeutsam, ne? Wie viel Besitz haben die Einzelpersonen eigentlich? Wird das gekennzeichnet, ne? Wählt man dann für sich persönlich ein Siegel, ein Zeichen, um das zu kennzeichnen? In Ägypten ist es so, dass tatsächlich mit der Hieroglyphenschrift wir am Anfang zum Beispiel auch Orte bezeichnet finden. Ja, also dass viele Hieroglyphen dann werden am Anfang schon in Ortsnamen verwendet. Ja, das ist natürlich auch irgendwie ganz, ganz interessant. Aber es ist halt tatsächlich etwas, wo ich noch mal einige Folgen empfehlen würde, weil tatsächlich ne, verschiedene dann auch Alphabete, also auch durch die ganze Welt, da kann man noch viel mehr dazu sagen. Ja, interessant, aber diese Kontrollinstanz, das kennt man doch manchmal aus der Kindheit, dass einem jemand irgendwas gesagt hat und man dann später hat er was anderes behauptet und man dachte, Mist, hätte ich irgendwie das aufnehmen können auf Kassette oder so. Ja, und das ist natürlich auch bei frühen Gesellschaften dann die Frage ist, wie können wir was kontrollierbar machen? Spannend, ja, machen wir nochmal andere Folgen zu. Wir wollen über Weisheitsliteratur sprechen, Weisheitstexte. Mal die ganz einfache Frage, was ist das denn überhaupt? Ja, also da gibt es jetzt eine einfache und eine schwierige Antwort darauf. Also die einfache Antwort ist, dass wir in Ägypten, das ist tatsächlich recht gut zu definieren, ja, so etwas in Anführungszeichen wie ein Genre haben. Das heißt also, wir haben Kompositionen, die in ihren Titeln als Sebaid bezeichnet werden. Sebaid ist das ägyptische Wort für Lehre oder Unterweisung. Ja, und das ist also relativ auffällig, dass wir hier eine Gruppe von Texten haben, die alle so überschrieben werden. Also das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wenn wir jetzt aus unseren modernen, auch literaturwissenschaftlichen Perspektiven auf diese alten Kulturen schauen. Wir können nicht immer erwarten, da Äquivalente zu finden. Jetzt zum Beispiel auch für so ganz allgemeine Sachen wie Geschichte, Erzählung, oder so etwas, ja, Gedicht. Und das ist sehr auffällig, dass wir hier schon sehr früh in Ägypten diese Kategorie dieser Lehren haben. Wir müssen aber auch ein bisschen vorsichtig sein, weil also die Texte, die wir heute besprechen, die sammeln ja Sprichwörter. Also das heißt irgendwie kürzere Aussprüche, Maximen, die uns so zum guten Leben anleiten sollen. Und wir merken aber, dass die Ägypter den Begriff der Lehre etwas weiter gefasst haben. Also wir haben auch Texte, zum Beispiel onomastische Texte, wo es jetzt eher um lexikalisches Wissen geht, die werden auch als Lehre überschrieben. Ja, das macht auch irgendwie Sinn, wenn wir uns überlegen, dass die in der Schule, also in der Schreiberschule eingesetzt werden. Aber das heißt also, ne, deswegen habe ich gesagt, Genre mit Anführungszeichen. Also das muss man so ein bisschen vorsichtig fassen. Ein zweiter Punkt, aber da können wir jetzt sicherlich heute auch noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, ist dann die schwierige Frage, was Weisheit eigentlich ist, ne? Also das ist natürlich für die Philosophie auch sehr bedeutsam und da haben wir in unserer heutigen Zeit natürlich viel, was darüber gedacht und geforscht worden ist. Und da würde ich halt auch sagen, es gibt sicherlich Parallelen dazu, was wir in diesen Texten finden, wie diese Texte Personen konstruieren, so Lehrer-Schüler-Verhältnisse. Aber ich wäre sehr vorsichtig dabei, jetzt in Ägypten schon einen ausdefinierten Weisheitsbegriff zu haben. Also ich würde eher mit Vorsicht davon sprechen, dass wir Wissen haben, also die Akkumulation von Wissen, und dass das dazu führt, dass gelehrte Personen sich dann von, sage ich mal, eher Unwissenden oder ja, etwas minder gebildeten halt unterscheiden. Ja, weil das wäre ja eine einfache Brücke, die man schlagen könnte, dass wir sagen, ah ja, Philosophie, die Liebe zur Weisheit. In Ägypten haben wir Weisheitstexte. Ach so, da haben wir es ja. Das ist ja dann quasi das Gleiche. Aber das kann man ja wahrscheinlich so nicht sagen. Warum wird das denn mit Weisheitstext überhaupt übersetzt? So, wenn das sonst so Lehre und Unterweisung eigentlich heißt, auf Englisch sagt man Instructions meistens, oder? Wie kommt die Weisheit jetzt da rein? Ja, das hat viel mit der Fachgeschichte zu tun. Also die Ägyptologie ist ja noch eine eher junge Wissenschaft. Also die beginnt ja eigentlich so im 19. Jahrhundert damit, dass man eben die Hieroglyphen so entziffert und damit plötzlich halt Zugang bekommt zu all diesen Inschriften, die natürlich jetzt auch immer schon da waren oder die man schon gesammelt hat, aber die man eben nicht verstanden hat. Und da werden natürlich viele Bezüge gezogen, schon zu etablierten Wissenschaften. Und da ist halt die Philosophie und auch die Theologie natürlich schon viel präsenter. Die blickt auf viele hundert Jahre an Forschungsgeschichte zurück. Und da werden halt Brücken geschlagen. Und diese Brücken, wie gesagt, die sind auch durchaus, also die funktionieren. Ne? Also dass ja auch ägyptische Texte dann teilweise mit den biblischen Proverbien verglichen werden, dass man sich das inhaltlich anschaut und sieht, dass da ganz ähnliche Sachen passieren. Ne? Das ist also gar nicht so weit hergeholt. Wenn wir jetzt in der Forschung ein bisschen vorsichtiger sind, dann können wir halt eher von Lebenslehren sprechen. Das ist so ein bisschen der Konkurrenzbegriff dazu. Ja, also Weisheitsliteratur ist sehr etabliert. Das wird auch noch immer weiter in der Forschung verwendet. Aber es gibt eben jetzt eine Gruppe von Wissenschaftlern, die dann eben eher von Lebenslehren sprechen und damit so ein bisschen den Fokus halt auf diese Lebenserfahrungen legen, die in diesen Texten auch vermittelt wird. Weil in diesen Texten meistens jemand mit Erfahrung jemand anderen unterrichtet, der diese Erfahrung noch nicht hat. Genau, also das typische Bild ist das des Vaters, der seinen Sohn unterrichtet. Darauf wird in vielen Texten angespielt. Man muss auch sagen, das ist jetzt kein ägyptisches Phänomen. Also ähnliche Konstrukte haben wir wiederum auch in der keilschriftlichen Literatur auch schon sehr früh. Also da wird auch immer wieder der Vater als In Instanz. Mesopotamien. Genau. Also das ist natürlich die Figur einer älteren Person. Und hier sehen wir jetzt schon diese Parallelen auch zu dem, wie wir uns heute vielleicht eine weise Figur auch vorstellen würden oder wie die in der Literatur auch gezeichnet werden würde. Ne? Also wir würden sehen, eine Person, die ist nicht so schon auf die Welt gekommen, sondern die hat eben viel Lebenserfahrung gesammelt und damit eben kann sie jetzt etwas auch an die jüngere Generation weitergeben, was dann Schüler sind. Es ist natürlich in diesen Texten jetzt nicht immer wirklich der leibliche Vater, der da ins Spiel kommt, sondern das ist natürlich eine Symbolfigur. Ne? Das können dann auch die Lehrer in der Schule sein oder ganz, ganz verschiedene Personen. Aber es geht meistens um die Unterrichtung von Herrschern, oder? Also, dass der Pharao ja Lehren erhält, wie er sich in seinem Reich verhalten soll, als Herrscher verhalten soll. Und gleichzeitig, gut, da sind vielleicht zwei Fragen zusammen, aber was mir aufgefallen ist, als ich jetzt nochmal durch mehrere von denen durchgegangen ist, ist, dass man das Gefühl hat, es hat immer gleichzeitig so eine gleichzeitig eine Gleichzeitigkeit. Dass es einerseits um den Menschen geht, dann oft um das Reich und dann auch gleichzeitig noch irgendwie um das Land. Also, dass wir oft sowas haben wie die Äcker sind reich befüllt, aber du musst auch irgendwie ein guter Mensch sein. Aber gleichzeitig geht es auch um das Politische quasi. Ich habe jetzt zwei Fragen zusammengeschmissen, aber vielleicht erstmal das Erste. Das sind eigentlich Texte, die zur Herrschaft anleiten sollen, oder? Ja, das ist nicht so ganz einfach. Also wenn wir jetzt anfangen mal bei den frühesten Texten, also so, das ist ja also in Ägypten die formative Phase des Mittleren Reiches, da sind wir also so im Übergang vom 3. zum 2. Jahrtausend, da haben wir also die größte Vielfalt an solchen Texten, die plötzlich da sind. Die sind natürlich nicht einfach entstanden. Also hier müssen wir natürlich auch immer sagen, die Überlieferung ist natürlich nicht vollständig von dem. Das ist ja jetzt in den anderen Folgen hier auch schon so ein bisschen angeklungen, so ein ägyptologisches Problem. Aber wir haben halt dann sehr viele Weisheitstexte und die lassen sich jetzt erstmal in zwei verschiedene Gruppen einteilen. Also wir haben tatsächlich Texte, wie du gerade gesagt hast, wo es um die Herrscher geht. Also das heißt, da geht es darum, eben auch aus der Erfahrung heraus, wie gehe ich mit meinen Beamten um, wie reagiere ich auch auf kritische Situationen, also wie kann ich mein Land gut führen. Und diese Texte, die stehen ganz unmittelbar im Zusammenhang mit der Geschichte auch. Also das heißt, es ist ja in Ägypten so, dass wir jetzt nicht über Tausende von Jahren eine stabile Herrschaft gehabt haben, sondern wir haben immer Wechsel von verschiedenen Königsfamilien, die ja dann in Dynastien auch aufgezeichnet werden. Und wir haben aber auch instabile Phasen, wo es zum Beispiel Fremdherrschaften gibt, wo auch innerhalb Ägyptens die Macht zerbricht zwischen lokale Fürsten und so weiter. Und gerade hier im Mittleren Reich ist das sehr wichtig. Also da versucht sich in der 12. Dynastie auch eine neue Königsfamilie zu etablieren. Und es ist völlig klar, dass viele dieser Texte in diesem Zusammenhang entstanden sind. Also wirklich wiederum aufgrund von praktischen Erfahrungen. Der größte Teil der Texte, die wir aus dieser Zeit haben, ist aber eher aus der Perspektive der hohen Beamten geschrieben. Also das ist natürlich auch am Königshof angesiedelt, aber hier geht es jetzt weniger darum, wie der König selbst herrschen und sich verhalten soll, sondern eher, wie die Beamten quasi in ihrer Hierarchie aufsteigen können, also wie sie mehr Einfluss bekommen, wie sie sich gegenüber einander verhalten, wie sie sich überhaupt im Leben verhalten sollen, also gegenüber Vorgesetzten in ihrem Privatleben. Und das ist das, was diese Texte auch so ein bisschen für uns sehr nahbar macht, weil viele der Sprüche, die oder Maximen, die da formuliert werden, die sind absolut zeitlos. Okay, Also eben, The Office Ägypten, ja. ja, genau. Also wenn ich jetzt als König handeln muss, ich meine, wie viele von uns sind heute noch Könige oder so, das wird etwas schwierig, aber sage ich mal, wenn es eben darum geht, wie verhalte ich mich in einem Disput, ne? Wie verhalte ich mich eben in einer Tischgesellschaft, also so, welche Manieren sollte ich dann verwenden? Das sind natürlich Sachen, die sind heute noch genauso relevant wie eben vor vielen tausend Jahren. Ruhig bleiben, Sicherheit ausstrahlen, hat mein Vater immer gesagt. Das ist die Maxime, an die man sich halten soll. Da war ich ein bisschen dran erinnert, als ich diese Texte gelesen habe. Kann man vielleicht mal ein paar von diesen Verhaltensregeln, vielleicht können wir es auch an Texten ein bisschen verdeutlichen oder so, mal zusammen eruieren? Also, was mir aufgefallen ist bei verschiedenen Texten, die ich gelesen habe, ist, dass es ganz viel um Mäßigung, um Zurückhaltung, um leise sein geht. Also, das ist ganz viel um so einen sozialen Code geht, den man einhalten soll und bei dem es vor allem darum geht, nicht über die Stränge zu schlagen. Kann man das so zusammenfassen? Ja, absolut. Also da hast du jetzt eigentlich gerade die Essenz der ägyptischen Weisheit formuliert. Also da gibt es natürlich Abzweigungen, ne? Also jede Maxime mit einem bestimmten Thema kann da jetzt nochmal also das erweitern oder kann da auf einen bestimmten Aspekt eingehen. Aber das ist tatsächlich die Essenz, also dieser unglaubliche Respekt, diese Zurückhaltung, das Schweigen, was idealisiert wird. Und auch hier sehen wir wieder die Zeitlosigkeit, ne? Ich meine, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das ist bei uns ja auch noch ein geflügeltes Wort. Es gibt wie heißt der denn? Ich glaube, Robert Greene, der jetzt mittlerweile auf TikTok auch wieder so abgeht, der dieses Buch geschrieben hat, The 48 Rules of Power oder so, was glaube ich Quatsch ist, aber der macht das auch mal zu seiner großen Maxime und es wird millionenmal geklickt heutzutage immer noch. Ja, wenn man irgendwo ist, nicht zu viel preisgeben von sich, gerade bei Fremden und Vorgesetzten. Genau, also es ist, also wenn man sich in die populärwissenschaftlichen Studien so ein bisschen einliest, dann sieht man auch, dass, und das hat sehr früh begonnen, aber das setzt sich bis in die heutige Zeit fort, dass ägyptische Weisheitstexte gerne mal auch eben so in die Moderne gespiegelt werden. Ja, da geht es dann um Maximen für Manager, für eben Einflusspersonen und so weiter. Und natürlich müssen wir die Texte an einigen Stellen dann ein bisschen, sage ich mal, freier übersetzen, weil natürlich manche Bilder heute nicht mehr so gebräuchlich sind. Na, manche Metaphern funktionieren einfach in unserer modernen Welt nicht mehr, aber vieles eben ist quasi zeitlos geblieben. Genau. Ja, interessant. Stimmt, das kennen wir bei der Philosophie auch bei der Stoa ganz stark, dass es heute noch sehr stark rezipiert wird und dieses Die Kunst des Krieges Buchs, das ist doch auch eins, was immer heute völlig aus dem Zusammenhang gerissen wird. Und ja, das scheint genau von Sun Tzu, das ist heute wahrscheinlich nicht mehr so anwendbar, aber du meinst, okay, bei den Texten hier ist es ein bisschen so. Lass uns doch vielleicht mal, hast du einen beispielhaften Text, an dem man das so ein bisschen vielleicht sehen kann? Was sind da so diese Verhaltensregeln und warum eigentlich? Also ich habe mir jetzt mal die Lehre des Ptahotep rausgesucht, also man könnte jetzt viele Texte nehmen. Also wir haben wirklich, wirklich viele und wir werden auch leider wahrscheinlich nicht alle heute ausführlich hier behandeln können. Aber Ptahotep ist aus vielen Gründen sehr interessant, weil uns der Text viel darüber aussagt, auch wie diese Texte funktioniert haben und welche Bedeutung sie gehabt haben. Also das fängt schon bei der Person selbst an. Also das hatte ich jetzt noch nicht gesagt, aber das ist auch eine Besonderheit der Weisheitsliteratur in Ägypten, dass in den Titeln in der Regel eine Person genannt wird, also ein Autor, der mit dem Text verbunden wird. Stimmt, ja. Und das ist also, ich meine, das mag jetzt für uns in unserer heutigen Zeit nicht so ungewöhnlich sein, weil auf jedem Buch finden wir Autornamen, aber in Ägypten war das damals sehr unüblich. Also viele Texte, auch literarische, sehr schöne, sehr hoch, also hochwertige literarische Texte sind völlig ohne Namen überliefert, manchmal sogar ohne Namen der Schreiber, die am Ende die Handschrift geschrieben haben. Und bei den Weisheitstexten ist das anders. Wir müssen das natürlich ein bisschen relativ sehen. weil in der Regel handelt es sich hier um vergöttlichte Personen aus dem Alten Reich. Also das heißt, da sind wir jetzt einige hundert Jahre vor eigentlich der Niederschrift dann im Mittleren Reich gewesen. Und die Texte selbst lassen sich aber häufig nicht sprachlich schon in diese frühe Zeit zurückdatieren. Ja, also das heißt, wir haben es hier wahrscheinlich eher damit zu tun, dass hier ein Andenken stattfindet, ein Andenken an diese ja, hochstehenden Figuren der Vergangenheit. Aber es ist natürlich sehr interessant, dass das nicht völlig fiktive Namen sind, also Leute, über die wir gar nichts wissen, sondern tatsächlich Personen, die wir auch in anderen Quellen fassen können. Also Pethahotep zum Beispiel war Wesir am Königshof, hat somit also das höchste Amt eigentlich ausgeübt, also neben dem König selbst. Und das ist natürlich sehr interessant, dass der jetzt hier eben auch als die weise Person in so einem Lehrtext erscheint. Und der Text selbst greift das auch auf. Also der hat eine sehr ausführliche Einleitung, einen Prolog, der zunächst erklärt, was eigentlich jetzt die Ursache dieses Textes ist, nämlich Pethahotep ist alt geworden und sucht jetzt einen Nachfolger. Und er geht zum König und bittet diesen darum, dass er jetzt seinen Nachfolger ausbilden darf. Und er begründet das sehr ausführlich. Also das ist so ein längerer Monolog, in dem es dann um die Leiden des Alters geht. Also er spricht quasi über alles, was uns betrifft, wenn wir alt sind. Ne? Man hört nicht mehr so gut, der Körper macht nicht mehr mit. Also es wird alles und eben auf einer sehr hohen metaphorischen, sprachlichen Ebene. Also wenn man in den Originaltext schaut, das ist unglaublich fein komponiert. Ja, das war jetzt kein so hingeworfener Text abends irgendwie um 12 Uhr nachts, sondern eben das ist wirklich, also da ist viel Kreativität reingegangen in diesen Text. Ja, und dann gestattet ihm der König das und dann kommt der eigentliche Lehrtext. Das sind dann 37 Maximen, die eben ganz unterschiedliche Themen behandeln. Und dann endet der Text nochmal mit einem Epilog, in dem nochmal auf das Hören Bezug genommen wird. Ja, also das heißt, da ist ein längerer Abschnitt, wo jetzt also der Schüler, also die Schüler, die diesen Text dann hören oder lesen, die werden eben nochmal angewiesen, wirklich ganz genau darauf zu achten, was sie da jetzt eigentlich in diesen Maximen vermittelt bekommen haben. Und das ist eben auch am Ende nochmal so ein Meisterstück, was man auch nur im Original in der ganzen Poesie wirklich erfassen kann. Also da werden eigentlich in jedem Satz wird das Wort für Hören nochmal auf andere Art dargestellt und das lässt sich übersetzen, aber es klingt dann natürlich nicht so schön, wie es im Original gewesen ist. Eine Sache, noch zu dem, was du davor gesagt hast, das finde ich jetzt ganz interessant, weil ich mich das schon öfter gefragt habe, ist, ob nicht auch mit diesem westlichen Blick auf die Philosophiegeschichte. Und das haben wir ja hier auch schon ein bisschen besprochen in dieser Personalisierungsfrage oder der Frage Philosophie als Beruf, Philosoph dann oder Philosophin eben dann als eine Art Berufung ab der griechischen Antike, ob nicht auch diese Weisheitslehren jetzt stärker vielleicht auch philosophisch gesehen werden, weil wir diese Personalisierung haben. Und wir haben das ja bei vielen anderen Sachen, wie du sagst, eben nicht. Also wir haben beim Epos des Gilgamesch keinen richtigen Autoren, keine Autorin, bei der wir sagen können, ah ja, die hat das geschrieben oder sowas. Und das gilt ja für ganz viele Sachen, also für viele andere antike Texte auch, dass es nicht so ganz klar ist, okay, es gab diese eine Person, zu dem wissen wir viel, und das hat diese Person gesagt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum bei vielen Dingen, also wenn wir zum Beispiel auch die Veden uns anschauen oder die Upanishaden, da haben wir auch diese Autorenschaft nicht. Und schon hat man das Gefühl, passt es nicht so richtig eigentlich in den westlichen Philosophieblick rein, wobei wir dann sagen, okay, sobald es dann Buddha gibt, beziehungsweise Siddhartha Gautama, ist es für uns leichter zu verstehen, dass das irgendwie so philosophische Aspekte hat irgendwie. Das finde ich ganz, ganz interessant, auch wenn natürlich die Weisheitstexte jetzt noch nicht in den großen westlichen Kanon quasi eingegangen ist. Das ist ja immer noch eine große Frage, aber finde ich spannend, dass du es nochmal betonst jetzt mit dieser Autorenschaft, weil ich auch direkt mich dann gewundert habe bei der Lektüre. Ach klar, warum ist das eigentlich nicht so, dass wir das direkt einfach anstellen vor unsere Philosophiegeschichte? Es gab Taotep, es gab Ani und so weiter und so fort, ja. Ja, ich denke, das hat halt auch ein bisschen so mit der Zugänglichkeit der Ägyptologie als Wissenschaft zu tun, ne? Also auch hier jetzt, was die ostasiatische Philosophie oder auch eben Weisheit angeht, wenn wir an Konfuzius denken, ne, die ist eben früh übersetzt worden und wurde dann eben auch als solche präsentiert, dass das jetzt hier Lehrsätze sind, die man auch wahrscheinlich gut vermarkten kann. Na, also das wäre hier mit diesen ägyptischen Texten definitiv auch möglich, aber ich glaube, die ja führen halt noch so ein bisschen so ein Nischendasein, obwohl es inzwischen wirklich sehr gute Übersetzungen gibt. Also da haben auch Ägyptologen schon jetzt in der Mitte oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts versucht, zum Beispiel über Reklamen oder solche Verlage diese Texte auch so ein bisschen ins Bewusstsein zu rücken. Aber vielleicht wurden die dann auch eher so als Kuriosum gesehen. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen aus Ägypten, aber ja, vielleicht jetzt doch nicht so absolut, eben wie wir das jetzt mit der griechischen Philosophie zum Beispiel sehen. Na, also das ist. Ja, interessante Aspekte. Personalisierung, Vermarktung und auch was du jetzt sagst, so findet es jetzt einen Anklang, weil das sollte natürlich nicht das Argument dafür sein, dass man sich mit dieser Philosophie beschäftigt, dass man sagt, das können wir auch irgendwie so auf heute oder auf den Berufskontext irgendwie anwenden. Aber es ist natürlich sicherlich so, dass es dann zu einer größeren Verbreitung führen würde. Wir werden über Ptahotep hier nochmal in einem Special reden bei Geister und dazu gibt es gerade auch einen Lesekreis bei uns im Discord. Deswegen sollten wir vielleicht auch nicht alles jetzt nur an diesem Text ableiten, weil es zu dem nochmal auch was Vertiefendes geben würde. Aber was kann man denn sagen? Was sind die wichtigsten Lehren, die hier so in diesem Text drinstehen und wie lässt sich das vielleicht ja verallgemeinern auf das generelle Weltbild der Zeit? Ja, also hier haben wir so ein bisschen auch ein Wechsel. Also wir haben ja in Ägypten eine sehr lange Tradition dieser Texte. Also wir fangen, wie gesagt, zum Übergang vom 3. zum 2. Jahrtausend an und haben dann eigentlich ja Handschriften erhalten, eben bis zum Ende der klassisch-ägyptischen schriftlichen Überlieferung, so im dritten Jahrhundert nach Christus. Also das ist ein ganz immenser Zeitraum und da sind die Texte natürlich nicht immer gleich geblieben. Also es ist auffällig, dass, also wenn wir jetzt auch gucken, welche Texte haben wir sehr häufig erhalten, also zum Beispiel in Schülerabschriften aus den Schreiberschulen, dass das eben eine Gruppe von Texten aus dem Mittleren Reich ist, die alle eben so verschiedene Aspekte des Weges zu einem hohen Beamten zeigen. Also da haben wir die Lehre des Chedi. Das wird auch manchmal so als Berufssatire bezeichnet. Die fällt sprachlich so ein bisschen raus. Da geht es eigentlich darum, also der Vater nimmt seinen Sohn mit zur Schreiberschule. Die fahren auf dem Nil und dann versucht er eben auf dem Weg da noch ein bisschen Anleitung zu geben. Und diese Anleitung ist aber ziemlich scharf formuliert. Also im Endeffekt werden da alle möglichen Berufe schlecht gemacht, ne? Also so von wegen, du willst nicht irgendwie Fischer sein oder Okay. wirst du irgendwie ständig da im Wasser stehen und irgendwie, es wird dir ganz schlecht ergehen. Also sozusagen das Schreiben wird idealisiert, auch der Status, den dieser Sohn jetzt schon hat, dass er überhaupt in diese Schreiberschule jetzt geschickt wird, ne? Das ist dann natürlich auch ein bisschen ein einseitiger Blick wieder, ne, weil also vieles, was in diesen Texten steht, ist ja für alle gleichsam nützlich und war sicherlich auch über geflügelte Wörter auch mündlich, also in allgemeinem Nutzen. Aber halt, wie gesagt, die meisten Texte sind wirklich spezifisch für diese Beamtenschaft entstanden. Und das geht dann weiter. Also es gibt dann eben in dieser Gruppe von Texten dann als nächstes die Lehre, die wir von der Namen her also als Lehrer eines Mannes für seinen Sohn bezeichnen, also auch wieder halt dieses Vater-Sohn-Konstrukt. Diese Lehre ist leider nur sehr fragmentarisch erhalten. Also da haben wir halt den Fall, dass wir nicht so eine Haupthandschrift haben, wo wir sagen können, ja, das war jetzt hier die Fassung für das Mittlere Reich, sondern wir haben nur viele, viele hunderte dieser Schulabschriften. Und da ist es jetzt quasi die nächste Stufe. Also jetzt ist der Schüler in der Schreiberschule und soll jetzt eben ja mit den wichtigsten Maximen ausgebildet werden. Und hier haben wir jetzt wieder Bezüge auch zum Ptahotep, zu den anderen Lehren. Da geht es eben vor allem um das Verhalten mit den Vorgesetzten, eben das Schweigen, die Zurückhaltung, das Verhalten in der Familie, wenn man irgendwo eingeladen ist. Ja, das wird also alles sehr, sehr ausführlich exerziert. Und das ist dann natürlich so ein bisschen auch eine Initiation, ne? Also das jetzt quasi, also der Schüler, wenn er so ausgebildet wird, dann auch bereit ist, quasi diesem Ideal eines hohen Beamten zu folgen, sich respektvoll zu verhalten. Ja, und dann als dritter Text in dieser Gruppe kommt dann die loyalistische Lehre noch hinzu. Und das steckt jetzt schon in unserem ägyptologischen Namen dieser Lehre drin. Hier wird jetzt der Loyalismus auch zum König nochmal zu so einem Fokus. Also quasi der eingesetzte Beamte, der jetzt auch quasi weiter halt diese hohe Position erhalten soll. Und auch das ist jetzt, also hier könnte man jetzt auch wieder sagen, hier kommen jetzt auch so ein bisschen wieder die Interessen des Königstums mit rein, weil natürlich will der König loyale Beamte haben. Er möchte Personen, auf die er sich verlassen kann, denen er auch Macht übertragen kann. Und das ist sozusagen dann der Abschluss dieser Werdung eines jungen Menschen zu einem höheren Beamten, der eben durch diese Schultexte dann nachgezeichnet werden kann. Das klingt ja auf eine Art unglaublich bieder. Also nie laut sein, immer ruhig sein, immer den Kopf nach unten halten. Es gibt ja auch in diesen Lehren, dass man erst essen soll, wenn einem gegeben wird, nicht trinken und lautstark irgendwas verlauten, wie man sich im Tempelbezirk verhält und so weiter und so fort. Wenn man sich überlegt, einmal wie die Texte konstruiert sind, aber auch wo man die Texte findet, also sagen wir mal, ich finde einen Text im Totenbuch. Dann ist natürlich klar, dass darin dann die Götter geehrt werden müssen und so weiter und so fort und ich alles tue, damit ich da in diesen guten Teil des Jenseits quasi komme, egal ob ich da, sagen wir jetzt mal, selber dran glaube oder nicht. Wie ist das denn mit diesen Maximen, diesen Verhaltensregeln und so? Kann man davon ableiten, haben Leute tatsächlich geglaubt, dass man sich überall so verhalten muss und kann man vielleicht sogar sagen, so war es wahrscheinlich auch in der ägyptischen Gesellschaft oder ja, sind das halt Lehren, die man aufschreibt und mit denen man sich vielleicht auch besser stellen will, indem man die dann in seinem Tempel oder wo auch immer dann aufbewahrt? Also, weil man könnte ja auch sagen, naja, das sind halt Verhaltensregeln, so sollte man sich oberflächlich vielleicht verhalten, aber es ist natürlich für die politische Karriere wahrscheinlich besser, wenn man nicht nur rein Herzens ist die ganze Zeit. Ja, also da sprichst du auch einige sehr zentrale Punkte an. Also es ist ein grundsätzliches Problem in der Ägyptologie, dass von all den Texten, die wir haben, mit all den Lücken, die wir haben, es sehr viele Idealbilder gibt, die in diesen Texten vermittelt werden. Und das ist gerade bei der Weisheitsliteratur sehr auffällig. Das heißt also in dieser älteren Tradition, in diesen Anfängen, also es wirkt schon alles sehr hilfreich, ne? Also auch für uns heute nachvollziehbar. Aber man fragt sich natürlich, was mache ich denn jetzt, wenn mal etwas schief geht? Oder was mache ich, wenn ich einer Person gegenüberstehe, die mich ausnutzen möchte? So, wie helfen mir diese Texte dann weiter? Wo ist da die Lebenserfahrung? Und das ist eben leider so, dass die Ägypter generell recht wenig darüber geschrieben haben, dass Sachen schiefgehen. Also das sehen wir auch in administrativer Korrespondenz. Also wo man ja schon mal sagen muss, okay, hier zum Beispiel in den Grenzgebieten haben wir ein Problem oder hier gibt es einen, der vielleicht ein bisschen in die eigene Tasche arbeitet. Und es ist erstaunlich, wie wenig Texte solche Probleme thematisieren. Das kann natürlich teilweise wieder auch ein Zufall der Überlieferung sein, aber jetzt wirklich über so viele tausend Jahre Kulturgeschichte gesehen, ist es schon auffällig, wie wenig das ist. Und das heißt also, wir müssen schon hinterfragen, wie praktisch verwendbar diese Texte gewesen sind. Das ist auch sehr deutlich gleich am Anfang in der Lehre des Ptahhotep, wo wir mehrere Maximen haben, wo es eben um diese Hierarchien geht. Also da wird zuerst gesagt, du hast eine Person, die ist dir übergestellt, verhalte dich ihr gegenüber respektvoll. Dann hast du eine Person, der bist du gleichgestellt. Da musst du aber auch respektvoll sein, musst auch zurückhaltend sein. Und am Ende begegnest du einer Person, die ist dir niederer gestellt. Aber auch dieser Person sollst du dich respektvoll verhalten, weil das ist ja dann wiederum ein Zeichen, dass du ihr höher gestellt bist. So, das führt natürlich dazu, wenn wir das jetzt alles wörtlich nehmen, dann sagt keiner mehr was, ne? Dann schweigen alle. Und das also ist jetzt ein Kein Pharao spricht je ein Machtwort, ja, dann. Genau, und das funktioniert natürlich nicht. Und das ist eben jetzt dieser Wandel, der sich so ein bisschen dann auch abzeichnet. Also zum Beispiel diese Texte so aus dieser königlichen Sphäre, die ich vorher benannt habe, also die Lehre für Merikare oder Lehre des Amenemhet, die sind schon ein bisschen kritischer. Also da sehen wir auch schon ein bisschen wiederum aus diesen politischen Umständen der Zeit, dass da auch mal angedeutet wird, naja, es kann schon sein, dass du Beamte hast, denen du nicht vertrauen kannst. Also sei sehr vorsichtig damit, wen du einsetzt. Nimm Leute aus deiner eigenen Familie, also aus der Königsfamilie. Schau, dass da dir niemand in den Rücken fallen kann. Und mit der Zeit, also wenn wir jetzt so ins Neureich gehen und dann eben auch in die Spätzeit, dann sehen wir, dass da auch in den Texten so ein bisschen sich etwas wandelt. Also das persönliche Schicksal eben Unter Einfluss der Götter wird immer mehr in den Mittelpunkt gesetzt. Das heißt also, dass eben jetzt nicht mehr gesagt wird, naja, das sind einfach Ideale und wenn du denen folgst, wirst du ein gutes Leben haben, sondern es kommt zunehmend diese Perspektive mit rein, naja, letztendlich entscheiden die Götter, wie dein Leben verläuft. Und natürlich ist es gut und wichtig, sich ehrbar zu verhalten. Na, also du hast ja auch die Totenliteratur angesprochen, ne, mit Blick auf das Totengericht, was ihr hier ja auch schon diskutiert habt. Das Herz wird abgewogen, das kann man nicht komplett wegwischen. Es wird schon irgendwie geschaut, wie hast du dich im Leben verhalten. Aber letztendlich entscheiden halt trotzdem die Götter, wie dein Leben verläuft. Und es kann sein, dass du Menschen begegnest, die alles falsch machen, die sehr grausam sind und die trotzdem dafür scheinbar im Diesseits nicht bestraft werden. Und das wird dann also in der letzten Phase der Weisheitsüberlieferung in einem Text, den ich auch im Projekt hier bearbeite, das ist das große dämonische Weisheitsbuch, das wird dort zu einem zentralen Element. Also da haben wir am Ende jedes Kapitels zu einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel Schweigen, verschiedene Verhaltensformen, da wird immer am Ende des Kapitels so eine diskursive Ebene eingebaut, wo dann der Text ganz genau sagt, naja, aber es kann sein, du triffst eine Person, die wirkt ganz brav, die ist ganz still und ruhig und sie ist völlig durchtrieben. Ne? Also, und da zeigt sich dann, okay, hier kommen jetzt offenbar wirklich mal Lebenserfahrungen mit rein und das wird dann auch im Text explizit abgelegt, um wiederum natürlich auch die Schüler entsprechend belehren zu können. Weil es ist ja schon so, wenn diese Texte in der Schule verwendet werden, man nimmt das ja auf. Ne? Also man merkt sich das und irgendwie hat es ja schon also einen Einfluss darauf, wie man sich dann verhält. Interessant, wir haben das ja dann später bei Aristoteles immer diese gesunde Mitte, ne? Man soll irgendwie tapfern sein, aber nicht tollkühn so ungefähr. Daran war ich jetzt gerade so ein bisschen erinnert. Dieses, naja, also das ist die Regel, aber es kann auch Ausnahmen geben. Dort ist die Lehre, ist das, glaube ich, des Königs Amenemhet für seinen Sohn Sesostris, glaube ich, angesprochen, weil aus dem Mittleren Reich ist die, glaube ich. Bei der ich, als ich durch diese verschiedenen Lehren mal so durchgegangen bin, reingelesen habe, da ganz interessant fand, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der ja wohl ermordet wurde und dann ein Schreiber für ihn diese Lehre geschrieben hat oder die so ihm in den Mund gelegt hat für seinen Sohn. Und die ist ganz negativ, ne? Also da ist es so, traue keinem Bruder, kenne keinen Freund, werde nicht zu nah mit jemandem, oder auch sowas wie, ich habe dem Bettler gegeben, den Waisen erzogen, aber der mein Essen gegessen hat, hat sich gegen mich erhoben. Also wir haben auch da später dann so eine Umdrehung eigentlich, die fast ja das Gegenteil besagt. Also von wegen nicht sei nett zu allen und sei immer ruhig, sondern so, du musst dich gerade in einem politischen Amt auch hüten. Genau, also das ist eben das, also vor allem in diesem Kontext, ne, wiederum halt durch die Erfahrungen der Zeit, also das haben wir auch dann in einigen anderen literarischen Texten der Zeit, dass da so ein bisschen reflektiert wird, eben, was war eigentlich in der jüngeren Geschichte und was bedeutet das eigentlich, ne? Also wie entwickelt sich hier eigentlich gerade alles, weil also das Mittlere Reich ist eine unglaublich produktive Zeit für literarische Texte in Ägypten, da entstehen viele berühmte große Geschichten und eben Weisheitstexte und auch andere Texte. Und das liegt also irgendwie auch nahe, dass man da die nähere Geschichte mit einbezieht. Aber das bleibt jetzt zumindest in dieser Zeit eben auf dieser königlichen Ebene beschränkt. Also es dauert, wie gesagt, dann nochmal, ja, also mindestens 1000 Jahre länger, bis sich das in ähnlicher Form dann auch in diesen privaten Lehren, also auch für jedermann oder eben für die Beamten in der gleichen Dramatik niederschlägt. Man kann sich natürlich vorstellen, dass das immer irgendwie auch schon bedeutsam war und dass man das natürlich auch mit gelehrt hat, solche Beispiele. Man soll ja aus der Vergangenheit lernen. Das war den Ägyptern ja auch sehr wichtig. Also wenn in der Vergangenheit eben eine instabile Phase gewesen war, dass man eben daraus lernt, dass man dann schaut, dass im Idealfall das in Zukunft eben nicht mehr so passiert. Genau, aber es dauert halt ein bisschen länger. Vielleicht sollte man auch noch sagen, ich meine, wir können es natürlich auch nicht mit der letzten Absolutheit sagen, wie viel die Schüler jetzt wirklich in diesen Schulen mitgenommen haben. Es geht natürlich auch um das Erlernen der Sprache. Es geht darum, schöne Texte zu verwenden, gute Texte, die eben auch sprachlich, inhaltlich, vom Vokabular etwas vermitteln. Also wir sehen zum Beispiel im Neuen Reich, dass einige der Texte dann auch nicht mehr richtig verstanden werden. Also die werden in den Schulen immer noch gelehrt. Also man nutzt das immer noch als Schreibübung, aber da sind unglaublich viele Fehler drin, was zum einen dafür spricht, dass die Schüler vielleicht, wenn sie gerade lernen, eben noch nicht so weit sind mit der Sprache, aber vielleicht auch teilweise die Lehrer nicht mehr alles in diesen Texten verstanden haben. Das sind ja teilweise sehr seltene Vokabeln drin oder auch grammatische Konstruktionen, die überhaupt nicht trivial sind. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn man dann sagt, naja, das wird immer noch benutzt, aber dann ist halt die Frage, wie viel wird jetzt eigentlich davon mitgenommen? Also wie viel wird in den Köpfen auch noch verarbeitet? Aber man kann schon, sagst du, eine Entwicklung ausmachen, dass wir am Anfang eher dieses ganz klare, vor allem auch bei den Beamten, diese Maxime haben, sich zu halten an ganz klare Regeln, nichts zu übertreten, immer eigentlich sich nicht zu viel rauszunehmen, sowohl den Vorgesetzten als auch den Untergebenen gegenüber fair zu sein. Und bei den Texten für die Pharaonen haben wir das dann schon so, dass wir da sehen, okay, da gibt es auch Probleme, da muss man sich auch mal hüten und so weiter, was man ja mit dem Konzept der Ideologie ja auch rechtfertigen könnte. Also, dass man sagt, ja gut, dem Pharao ist es gegeben, dass er auch vielleicht in schwierigen Zeiten oder auch brutal sein muss, vielleicht gegen die anderen, aber er will natürlich nicht, dass es diese Maxim in seinen Untergebenen gibt, da soll quasi alles mit rechten Dingen zugehen. Und dann haben wir das später, dass selbst auf dieser Beamten- oder, das wäre jetzt meine Frage, auch auf der privaten Ebene es dann doch mehr Zweifel gibt und dieses rigorose Einhalten dieser Regelung nicht mehr das ist, was wir quasi ausschließlich in diesen Texten finden. Also ich weiß nicht, ob der auch als Weisheitslehre zählt, aber es gibt ja diesen Text dann recht spät, das Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele oder mit seinem Bar oder mit seiner Barseele, wo ja dann schon große Zweifel geäußert werden, ob das Leben überhaupt lebenswert ist, ob nicht im Jenseits es vielleicht eigentlich eh viel besser ist, wo auch dann die Frage ist, klingen hier Selbstmordgedanken an? Ist das was, was man vielleicht mit, weiß ich nicht, Camus und dem Mythos des Sisyphus spiegeln kann? Also kann man das sagen, dass es, ja, dass sie sich verändern über die Zeit und dass da immer mehr so eine Art, weiß ich nicht, an Zweifel an der Ideologie vielleicht oder sowas Einzug erhält? Also grundsätzlich auf jeden Fall. Also auch dieses eben, dass die Lehren so ein bisschen nahbarer werden. Ne? Also dass sie sich auch zunehmend an niedrigere, also Schichten in der Hierarchie richten. Also das sehen wir schon eben auch im Übergang vom Neuen Reich dann zur Spätzeit, zum Beispiel mit der Lehre des Amenemope, ne? Dass da auch schon eben plötzlich niedrigere Beamte angesprochen werden und damit das natürlich so ein bisschen universeller wird. Ne? Und dann aber eben mit diesen stärkeren Bezügen zu den Göttern. Also die darf man da wirklich nie ausschalten. Also es bleibt nicht nur bei dieser Kritik, also dass man jetzt sagt, okay, gut, das funktioniert nicht mehr oder wir müssen das ein bisschen freier handhaben, sondern das Schlusswort ist dann schon immer dieser Bezug auf die Götter, ne? Dass halt letztendlich eben wirklich das Schicksal in den Händen der Götter liegt. Ne? Also man ist da nicht verloren, sondern also man muss sich dessen bewusst werden, aber letztendlich eben, es liegt einfach nicht an einem selbst vollständig. Ne? Und ich denke, dass also auch mit diesem Gedanken der persönlichen Frömmigkeit, die eben vor allem im Neuen Reich stärker aufkommt, also auch diese Sache, dass man sich seine eigenen persönlichen Götter sucht, ne? Also da auch einen Bezug herstellt, das ist sicherlich nicht zufällig, sondern das ist vielleicht auch eine Form von Trost gewesen, ne? Also auch mit diesen Umständen dann zurechtzukommen. Was jetzt diesen anderen Text angeht, den du besprochen hast, der ist sehr wichtig. Das ist ein unglaublich spannender Text, also philosophisch höchst interessanter Text halt. Da wollte ich nur kurz anmerken, also der ist nicht sehr jung, ja. Also das Ah, heißt, okay. der gehört schon auch zu dieser mittelägyptischen Literaturtradition dazu, was ihn aber natürlich trotzdem interessant macht, weil du hast absolut recht, auch in Erzählungen, in Geschichten haben wir sonst teilweise positive Bilder oder sage ich mal, die gehen immer gut aus. Ne? Also klar, da gibt es natürlich mal dramatisch gewisse Momente, wo man sich Herausforderungen stellen muss, aber das wird dann am Ende in der Regel immer positiv ausgedeutet oder es findet ein gutes Ende. Und dieser Text ist jetzt besonders dadurch, dass wir durch dieses Streit oder Gespräch ja auch so ein bisschen mal die Ebene sehen, ja, wie kann man das eigentlich hinterfragen? So, ne? Wie du ja sagst, wie lebenswert ist das Leben eigentlich? Wie lebenswert ist das Leben, wenn ich mich da nicht wohlfühle? Ne, was mache ich dann eigentlich? Wofür ist das alles da? Und sowas hätten wir natürlich gerne auch auch häufiger, aber da ist dieser Text also gerade in seiner Zeit auch sehr bedeutend, dass er da schon so früh halt so diese Perspektive auch aufmacht. Wir haben jetzt viel so über vielleicht die größeren Fragen geredet, aber gar nicht vielleicht über die spezifischen Konzepte. Vielleicht, wenn man einmal noch mal kurz bleibt beim Gespräch eines Lebensmüden mit seinem Ba, weil ich glaube, bei den Lehren des Ptahotep kommt auch schon der Begriff des Ka, glaube ich, vor. Könntest du dazu noch mal was sagen? Also, was ist hier die Vorstellung von einer Seele? Weil Seele ja auch ein Konzept ist, was wir in der Philosophiegeschichte oft besprochen haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern war das im alten Ägypten schon so ähnlich? Ist ja auch bei den antiken Griechen, sondern dass wir dann die Seele in ganz verschiedene Teile aufteilen und so weiter und so fort. Was für Teile gab es? Ba ist ein Teil, Ka ist ein Teil. Also gehe gar nicht ich im, wenn ich jetzt im antiken Ägypten wäre, ins Jenseits, sondern das macht meine Seele. Wie ist das? Also da sozusagen als Disclaimer empfehle ich direkt, dass du dazu noch mal eine Folge machst, weil das ist also das ist jetzt was, da könnte man jetzt auch noch mal ein paar Stunden drüber reden. Diese ägyptischen Seelenkonzepte, das ist wirklich höchst interessant. Also zunächst, es ist natürlich, also ich versuche mich jetzt da kurz zu fassen. Ich sage einfach ein paar Worte. Auch hier sind wir natürlich wieder ein bisschen geprägt, ne? Wir wissen, was wir als Seele verstehen oder wie wir das ausdeuten, ne? Und jetzt wollen wir das übertragen eben auf eine Kultur, wo wir aber niemanden mehr fragen können, wie das wirklich durchdacht worden ist. Also das heißt hier, die Verbindung ist relativ. Was wir wissen ist tatsächlich, dass die Ägypter sich verschiedene ja, Formen, vielleicht Seelenformen, überlegt haben, die eben unterschiedlich funktionieren, also die teilweise eben so eine Art Repräsentanz sind, also der Person selbst, also du hast den Ka angesprochen, ne? Wir haben schon bei, zum Beispiel schon im Alten Reich dann den Fakt, dass der Ka symbolisch auch mit bestattet wird, dass der also zum Beispiel seine eigene Pyramide bekommt, ne? Also das heißt, er wird in diesen ganzen Totenkult auch mit einbezogen. Die Ba-Seele ist dann zum Beispiel ganz wichtig, weil sie als bewegliche Seelenform häufig auch bildlich dargestellt wird. Also das heißt, die den Leichnam verlassen kann, dann aber auch wieder zu dem zurückkehren muss. So ein Vogel mit einem Menschenkopf. Genau, das ist so die berühmteste Form. Das sieht man zum Beispiel eben auch auf Särgen sehr häufig. Und das ist natürlich sehr interessant. Also diese Idee, da haben wir jetzt also eine Seele oder also eine Form, die sich hier vom Körper löst, aber eben auch eben sich nicht komplett von dem lösen kann. Also jetzt nicht so diese Idee, ja, wir haben halt die Seele und die bleibt unsterblich und die ist aber dann irgendwann auch frei vom Körper, ne? Also das ist ja die Besonderheit, weswegen wir ja auch die Mumifizierung haben, ne? Diese Idee, dass man den Körper eben diesseits erhalten muss, weil sonst quasi dieses jenseitige Leben auch nicht möglich ist. Es gibt dann auch noch den Schatten halt, also der in den Texten kommt er jetzt nicht so häufig vor, wird aber auch manchmal dargestellt, also auch wieder so eine Gegenform, so ein Gegenbild. Und ja, also ich würde mir manchmal wünschen, dass auch in der Ägyptologie mal ein wirklich großes Buch über all diese Seelenformen geschrieben wird, was wirklich mal alle Quellen zusammenfasst und ausdeutet. Also wir wissen sehr viel natürlich, also deswegen, also man könnte jetzt hier noch weitersprechen. Aber es ist eigentlich eine sehr bedeutende Frage für sich, weil wir uns halt immer so ein bisschen auf dünnes Eis begeben, wenn wir da zu einfache Parallelen stellen wollen. Also jetzt einfach sagen wollen, okay, wir haben hier so ein philosophisches Konzept von Seele oder wir gucken irgendwie, wie ist das jetzt in der griechischen Philosophie oder so. Also was wird da dem Menschen eigentlich zugerechnet? Und dann versuchen wir da so eine Parallele zu bauen. Das funktioniert meistens halt leider nicht so absolut. Ja, Parallele bauen ist ein gutes Stichwort, weil ich jetzt auch gerade dachte, als wir diese Entwicklung beschrieben haben, über die Zeit in diesen Weisheits- und auch literarischen Texten, hast du ja gerade noch mal stark gemacht, es geht aber nicht um die Abwendung von den Göttern oder so. Und das ist wahrscheinlich was, was man jetzt so automatisch unterstellt, quasi mit seinem Blick, dass man denkt, ach so, ja, früher hat man sich stärker an diese Weisheitslehren vielleicht in den Texten gehalten oder die stärker postuliert. Dann kommen die Zweifel, das bedeutet sowas. Zweifel ist bei uns vielleicht direkt mit sowas Antireligiösem oder so behaftet, aber du meintest ja gerade, es geht dann darum, auch später in diesen Texten, dass dann doch eben die Götter richten am Ende. In den Lehren des Amenemope, die hatten wir schon kurz angesprochen, da hatte ich zugelesen, dass es da aber interessant ist, dass wir auf einmal so eine Bespiegelung nach innen auf einmal haben. Also da ist es zum Beispiel so in diesen Lehren, dass dann dem Besitz auch entsagt wird zum Beispiel. Also dass es zum Beispiel nicht um Reichtümer geht und so weiter, sondern tatsächlich um den Charakter. Könnte man dazu noch mal mehr sagen? Genau, also das ist in dem Text sehr interessant. Also der steht ja so ein bisschen eben auch so in dieser Übergangsphase, ne? Also von der ja, Literatur des Neuen Reiches eben zur Spätzeit. Und schönerweise greift er das halt inhaltlich wirklich auf. Das ist halt das, was ich meinte, als ich sagte, so plötzlich werden verschiedene Ebenen auch von Personen angesprochen, weil die alten Texte eben auch mit diesem Ideal, das ich vorher beschrieben habe, wie man jetzt eben ein guter Beamter wird, wie man in die höchsten Würden und Ämter kommt, das spielt in diesen alten Texten eine Rolle, halt im Amen im Opel durch diese Sprüche über die Entsagung, über die Frage, was ist eigentlich wichtig. Das kann man natürlich auch so sehen, okay, also wie viel sollst du jetzt eigentlich investieren? Na, also ist es wichtig, Wesir zu werden? Ist es wichtig, die höchste Position zu erreichen? Ist es wichtig, dem Kult allgemein zu folgen? Ne, also der natürlich überall in Ägypten in den Tempeln ausgeübt wird. Oder ist es nicht eigentlich wichtiger, deinen persönlichen Weg zu finden? Und das kannst du eben auch, wenn du keine so hohe Position erreichst. Ich meine, bist natürlich wahrscheinlich trotzdem gebildet zu einem gewissen Grad, aber du musst da gar nicht nach diesem Höchsten streben. Das ist natürlich ein schöner Aspekt, der dann eben auch in diesen späteren Texten wiederum zunehmend wichtig wird. Also so diese, also das sieht man dann auch an den Sprüchen selbst, dass die, dass viel mehr dieser Sprüche dann plötzlich eben auch wirklich in so alltägliche Umstände hineinpassen. Ne? Und mit dem Glauben oder der Religion, also das ist eben genau dieser Punkt, wo die persönliche Frömmigkeit wichtiger wird. Das sehen wir dann auch in den späteren Texten, dass zum Beispiel viel mehr Götter in den Texten selbst benannt werden. Also es ist auch sehr interessant, dass eigentlich zu Beginn dieser Überlieferung der Texte wir zwar schöne Anleitungen haben, schöne Lebenserfahrungen, aber eigentlich die Götter nicht so prominent sind in diesen Texten, was man sich ja durchaus vorstellen könnte, wenn man überlegt, wie wichtig die Religion generell in Ägypten war und wie viel eben auch mit dem Totenkult und den Tempeln, also da investiert wurde in die ja, Zufriedenstellung der Götter auch. Und es ist sehr interessant, dass diese Weisheitstexte eigentlich lange Zeit ohne diesen Aspekt oder Stimmt, es hat so was Institutionelles oft, dass dem Gott oder so steht dann da oder im Tempel, aber es werden gar nicht alle aufgezählt zum Beispiel oder so. ja, und eben auch halt meistens so eine Zeile, ne? Also so diese Maximen sind ja in der Regel in Ägypten zusammengesetzt aus mehreren Sprichwörtern. Also dass man jetzt, also jetzt auch nicht so, wie wir das vielleicht von unseren Großeltern kennen, es gibt eben einen prägnanten Satz, den man sich merkt, sondern da werden die ja schon kombiniert, ne, zu so größeren Einheiten. Und da kann es sein, dass mal eine Zeile eben einen Gott benennt oder so einen Zusammenhang, aber der Rest eigentlich ohne das auskommt. Und jetzt in diesen jüngeren Lehren ist es dann so, dass teilweise ganze Kapitel nur noch um die Perspektive der Götter sich drehen. Also darum auch ganz explizit benennen, das ist jetzt Thoth zum Beispiel, der hier eine Rolle spielt, der kommt damit rein. Und das ist sicherlich kein Zufall. Und das ist eben auch natürlich in der Forschung immer wieder aufgegriffen worden, weil du hast ja sicherlich auch gelesen, dass bei Amenemope ja schon sehr früh Ähnlichkeiten eben zu dem Proverbienbuch in der Bibel auch festgestellt wurden und dann viel darüber debattiert worden ist, gab es hier Einflüsse, also gab es da vielleicht eine ägyptische Vorlage, die man benutzt hat, um eben auch dann diesen biblischen Text zu schreiben. Und das ist natürlich sehr interessant, weil die Aspekte, die wir jetzt gerade besprochen haben, die sind natürlich in diesen biblischen Proverbien auch sehr, sehr bedeutsam. Ah, interessant, weil na klar, es erinnert uns natürlich irgendwie ans Christentum, ans Judentum, aber vor allem so ein bisschen ans Christentum, diese Idee, dass es auf einmal das, was man persönlich macht, quasi später dann auch bei Luther und so und beim Protestantismus wichtiger ist irgendwie als das, was vielleicht man weltlich getan hat oder die Reichtümer und so weiter und so fort. Also ist das. Weiß man, warum es dieses nach innen kehren irgendwann gibt? Also wenn du jetzt sagst da irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was du zitiert hattest, wo du meintest, ja, jetzt ist die Frage, ist es überhaupt wichtig, quasi ein Beamter zu werden oder ein König zu sein oder so, wenn man ja in Ägypten, wenn ich es richtig verstehe, früher eher argumentiert hätte, naja, je mehr Macht man hat und je aufwendiger man die Gräber baut und die Pyramiden und die Texte, die an den Wänden da geschrieben sind und so, desto bessere Chancen hat man irgendwie im Jenseits. Ist denn dann das dass jenseits die Reise dahin, das Totengericht, trotzdem noch der Knackpunkt hier. Und man denkt dann aber später, die persönliche Frömmigkeit ist da wichtiger als das, was man ja getan hat oder als das, was man vor allem materiell im Leben gemacht hat? Also da gibt es zwei Aspekte, die da zusammenkommen, denke ich. Also wenn wir jetzt diese Entwicklung der Texte anschauen, also davon unabhängig ist es natürlich so, der Totenkult ist immer bedeutsam. Also das löst sich nie komplett ab. Also das sehen wir dann auch in den späteren Gräbern. Also so diese Grundidee, dass man fürs Jenseits vorsorgen soll, muss, dass da auch eine ganze Industrie dahinter steht, eben wenn es darum geht, halt das gute Leben im Jenseits vorzubereiten, das endet natürlich nicht einfach so und sicherlich nicht jetzt zwischen dem neuen Reich und der Spätzeit. Also das bleibt natürlich präsent und da muss man sich auch überlegen, dass die Ägypter natürlich das immer vor Augen hatten, dass man so viel wie möglich dafür tun muss. Und natürlich kann man, wenn man jetzt vermögend ist, wenn man eine hohe Position erreicht hat, hat man mehr Mittel, ne, für die Ausgestaltung der Gräber, auch ansonsten für den Erwerb von Objekten, die man mitnehmen kann. Also das hört natürlich nie auf. Der eine Aspekt bei der persönlichen Frömmigkeit ist das Neue Reich überhaupt, also das wäre jetzt auch noch wieder ein Thema für sich, aber also diese Wendung zieht sich dann insbesondere auch durch die ramessidische Zeit schon durch, also dass da generell also ein Wandel zu erkennen ist. Also das ist, denke ich, ein motivierender Faktor, der hier sehr wichtig ist. Ein anderer Faktor sind aber sicherlich auch wieder die allgemeinen politischen Umstände der Zeit, weil die Ramessidenzeit geht ja dann über in die sogenannte dritte Zwischenzeit, also wieder so eine instabile Periode, die dann und eigentlich ziemlich dann bis zum Ende dieser traditionellen ägyptischen Überlieferungen von vielen Fremdherrschaften und Unsicherheit gekennzeichnet wird. Also wir sprechen dann zwar von der Spätzeit als nochmal einer relativ stabilen Phase, die dann mit der Eroberung durch Alexander endet. Aber auch in dieser Zeit gibt es ja die persische Eroberung halt in der sogenannten 27. Dynastie, also als das Perserreich sich eben ausdehnt und eben Ägypten, aber eben auch ja große Teile Vorderasiens eben beherrschen kann. Und man muss da natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein wiederum. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass solche Ereignisse passieren und die Schreiber sich sofort hinsetzen und da irgendetwas erschaffen. Aber das wissen wir ja selbst auch aus unserer heutigen Zeit, politische Nachrichten oder auch generell die politische Stimmung in einem Land, auch Gedanken wie Sicherheit, Sorgen eben vor Invasoren oder so. Das ist ja gerade aktuell auch politisch absolut präsent und das beschäftigt uns ja schon irgendwie. Und das heißt, wenn man das jetzt über viele hundert Jahre rechnet, also in ganz anderen Zeiträumen, als wir jetzt als Einzelpersonen das erfahren können, dann kann das natürlich schon zu einem kollektiven Trauma führen oder eben auch zur Frage, ja, wie kontrolliert sind wir eigentlich, ne? Also wir haben jetzt in Ägypten in dem Fall in der dritten Zwischenzeit mehrere Fremdherrschaften gehabt. Wir haben die Libyer, die Ägypten erobern. Wir haben die Kuschiten, die aus dem Süden, aus Nubien kommen. Dann haben wir so ein bisschen Stabilität mal für einige Könige. Und dann kommen schon wieder die Perser. Also irgendwie, also eigentlich, also das ist eine Zeit, die kommt irgendwie nicht mehr zur Ruhe. Und ich denke, es ist schon so, dass das mit diese Texte auch geprägt hat. Also oder zumindest einen Einfluss ausgeübt hat, zum Beispiel eben auf diese kritischen Perspektiven, dieses Diskursive, auch die Zuwendung eben zur persönlichen Frömmigkeit nochmal stärker, zur Frage eben, was kann ich denn tun und was ist eigentlich wirklich wichtig? Was mich noch interessieren würde, welche Rolle spielen denn diese Klagen? Es gibt auch immer mal Klagen eines Bauern oder es gab noch irgendeine anderen Klagen über den Zustand des Lebens. Ich glaube, Klagen des Kaperesonp oder so gibt es noch? Also ist das auch ein eigenes Genre? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil hier fehlen uns jetzt eben Begriffe im Ägyptischen, die das einfassen. Also du hast die Klagen des Bauern erwähnt. Das ist ein Text aus dem Mittleren Reich, der auch herausragend ist. Da geht es eben um einen Bauern, der eben, und das ist jetzt mal so ein Fall, halt in die Situation kommt, dass ihm eben eine höher gestellte Person begegnet, die ihn nicht fair behandelt und er daraufhin eben an den Königshof geht, um darüber zu klagen. Und am Ende quasi anerkannt wird dadurch, weil seine Rede natürlich so sprachlich hochwertig, so schön gewesen ist. Also man sieht, okay, das ist ein einfacher Bauer, aber der ist so fähig, quasi rhetorisch eloquent hier seinen Fall darzulegen. Also müssen wir ihn auch unterstützen. Das ist literarisch natürlich ein sehr hübscher Text. Man muss sich natürlich fragen, wie realistisch ist das damals Ja, dann war gewesen? das? Aber Ja. gut, das ist Literatur, ne? Also das macht ja auch den Charme aus, dass man eben so etwas erschaffen kann. Also das wäre jetzt halt, also fällt so in die Kategorie Reden und Dialoge, ne, jetzt. Dann gibt es verschiedene Texte, die sich eben kritisch mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Da gibt es auch noch die Prophezeiung des Neferti und eben diese Klagen jetzt, die du gerade angesprochen hast. Und die stehen eben auch wieder in klarem Zusammenhang eben mit dieser politischen Ah, Situation. da liegt immer alles in Schutt und Asche, hat man das Gefühl. Also irgendwie der Fluss verdorrt und ich glaube, irgendwo stand, die Menschen winden sich wie Fische. Das fand ich ein schönes Bild. Ja. Ja, es wird natürlich sehr übersteigert, ne? Also da, wo unsere jetzt Lehrtexte so ein bisschen eben in dieser Ebene von ja, Schönheit, Idealen bleiben und da nicht so sehr ausbrechen, sind diese Klagen halt wirklich na, dem Namen nach ein Gegenbild, ne? Da wird alles aufgefahren, metaphorisch, eben um diese Unheilszeiten zu beschreiben. Natürlich auch mit dem Gedanken eben halt idealerweise es zu erreichen, dass das nicht wieder geschieht. Ne? Jetzt bei diesen Klagen des Cheprasseneb ist es so, dass es auch eine Figur, die wiederum uns bekannt ist, eben aus solchen Listen von Autoren der Vergangenheit, die eben geschätzt worden sind, also die durch die mit ihrem Namen verbundenen Literaturwerke unsterblich geworden sind. Und ich denke, das zeigt vielleicht jetzt auch wieder so ein bisschen, wie sich diese Genres aufbrechen. Ne? Also wir haben diese Lehrtexte, die so bezeichnend sind. Wir haben aber andere Texte, die schon auch ja in dieser Richtung spielen, die auch anleiten wollen, die auch in diesem Fall jetzt negative Bilder zeigen wollen, um idealerweise das bessere Verhalten auch zu beeinflussen in der Zukunft und die eben auch tradiert worden sind, die auch geschätzt worden sind. Ja, sehr spannend. Jetzt sind wir echt immer so da einen Text rein, dann wieder raus und so, um mal so ein Bild davon zu haben. So ein paar anschließende Fragen hätte ich noch, aber zu den Weisheitstexten selber, was würdest du sagen, muss unbedingt in dieser Folge hier noch Erwähnung finden? Also, ich hatte mir ja auch in der Vorbereitung hier einige Notizen gemacht und ich denke, also, es ist hoffentlich für die Zuhörenden halbwegs erträglich gewesen. Es ist halt ein schwieriger Bereich. Also, wie ich ja sagte, wir sprechen über Tausende von Jahren wirklich literarischer Tradition. Wir sprechen über ganz verschiedene Texte, Textformen. Also, wenn man sich Lexikonartikel anguckt zu diesem Thema, die fassen das dann auf 10, 15 Zeilen zusammen. Aber aus ägyptologischer Sicht, also, ja, man könnte natürlich sehr viel mehr sagen. Aber ich denke, wir haben die Hauptaspekte jetzt schon nachzeichnen können, was die Tradition angeht, was die Gestaltung angeht. Ich würde vielleicht als letztes noch sagen, was eben auch sehr interessant ist in dieser Entwicklung, jetzt rein eben kompositorisch, wenn man sich die Struktur der Texte anguckt, ist, dass wir eben am Anfang diese Maximen haben, die ich ja schon beschrieben habe, also mit diesem Gedanken, hier werden verschiedene Elemente verknüpft zu einem Thema, zu einer Einheit. Und das spiegelt sich auch in dem ägyptischen Begriff der Maximen, den wir leider jetzt noch gar nicht erwähnen konnten, nämlich Ja. abseits der Lehre ist quasi die kleinere Einheit Chas. Das kommt vom ägyptischen Wort für verknoten. Und ich denke, das ist auch ein sehr schönes Sinnbild, also dass man Gedanken verknotet, verknüpft, dass es also nicht reicht, jetzt eine Aussage zu nehmen, die dann eine gewisse Richtigkeit hat, sondern man muss verschiedene Aspekte verbinden, um wirklich diese Lehre, also diese Maxime dann damit zu verschaffen. Und das, ja, ist ähnlich zu dem, wie wir heute vielleicht noch über unsere Gedankenknoten reden, aber auch zu vielen anderen Kulturen, die dafür ähnliche Bilder gefunden haben. Und was sehr interessant ist, ist, dass am Ende dieser langen, langen Überlieferung von Lehrtexten, von Weisheitsliteratur, sich das ein bisschen auflöst. Also die späten Texte sind dann eher von so einer freien Spruchweisheit gekennzeichnet, wo dann doch eher den Einzelsprüchen die größere Gewalt zugerechnet wird. Also wo wir dann auch Texte haben, die erstmalig einfach Listen von Sprichwörtern aufzeichnen, alles thematisch, also völlig durcheinander, also nicht strukturiert, nicht thematisch eingefangen, sondern es ging einfach darum, wir haben eine Person wiederum, die also mit dieser Lehre verbunden ist, und dann wird alles aufgeschrieben, einfach hintereinander weg, was irgendwie dieser Person zugeschrieben wird. Und das ist natürlich das, was wir wiederum aus anderen Kulturen schon viel früher kennen. Also zum Beispiel wiederum in Mesopotamien, also Vorderasien, beginnt eigentlich die Weisheitsliteratur mit Sprichwörtersammlungen, wo also Listen einfach von Sprichwörtern aufgezeichnet werden, die dann später auch komponiert und zu komplexeren Texten entwickeln werden können. Aber das ist eigentlich der Anfang. Und das ist irgendwie ganz interessant zu sehen, dass das in Ägypten eher den Schlusspunkt darstellt, dass also erst ganz am Ende der Tradition, also in der spät- und griechisch-römischen Zeit, diese Einzelsprüche dann diese größere Bedeutung erlangen. Kannst du noch was sagen zu dem Aspekt, mit dem du dich ganz viel beschäftigst, den Verbindungen zum Alten Testament? Weil wir werden ja auch ein paar Folgen eben machen zu Israel in der Antike. Also die sind auch schon aufgezeichnet, die kommen dann in einigen Wochen irgendwann raus. Also einmal überhaupt die Rolle Israels in der Antike und die Frage quasi, wie steht das eigentlich im Alten Testament und wie war es wahrscheinlich eigentlich? Und dann eine über die Psalmen, bei denen wir auch ja schon merken können, dass die viel weiter zurückreichen, eigentlich diese Quellen. Wie ist das denn jetzt mit den Weisheitstexten und der hebräischen Bibel? Ja, das ist zum einen natürlich so ein Ausgangspunkt gewesen. Also wiederum hat natürlich die Ägyptologie im 19. Jahrhundert gesehen, okay, ja, wir haben irgendwie Sprüche, wir haben Weisheit. Womit können wir es vergleichen? Naja, also zum einen natürlich mit den biblischen Texten. Das Problem ist, dass häufig diese Vergleiche dann auf so einer oberflächlichen Ebene geblieben sind. Also, dass man halt geguckt hat, welche Motive werden da verwendet und haben wir da irgendwelche Äquivalente? Und das ist auch so ein bisschen international, dass die Sprichwortforschung eben sehr häufig einfach schaut, haben wir da ein Bild, was wir verfolgen können? Ist dieses Bild so außergewöhnlich, dass wir wie jetzt bei einem Märchenmotiv sagen, das ist irgendwo entstanden und ist dann mündlich durch die ganze Welt oder durch ganz Europa irgendwie weitergegeben worden? Und heute sind wir da auch wieder ein bisschen vorsichtig und sagen, naja, ich meine, wir bewegen uns hier in ähnlichen Kulturen, auch Kulturbereichen, was jetzt die Metaphorik angeht, von Feldern, von Flüssen, ne? Also einfach das alltägliche Leben damals war in Ägypten nicht so verschieden zu dem, was wir jetzt zum Beispiel in Mesopotamien oder auch im antiken Mittelmeerraum haben. Das heißt, man muss also davon ausgehen, wenn die Gesellschaft eine gewisse Komplexität erreicht hat, dass sie dann fähig ist, auch Sprichwörter oder auch Lehren aus diesem Umfeld zu ziehen. Na, das muss nicht immer bedeuten, dass eine Seite die andere direkt beeinflusst hat. Was wir aber in den biblischen Proverbien feststellen können, ist halt eine strukturelle Ähnlichkeit, dass also jetzt diese späten Texte, die ich angesprochen habe, die sind teilweise in ihrer Komposition ähnlich zu dem, was wir im Proverbienbuch haben. Also das, was ich meinte mit diesen diskursiven Aspekten zum Beispiel, dass also plötzlich Sprüche eingebaut werden, die quasi die negative Sicht zeigen, das haben wir im Proverbienbuch auch. Ja, oder auch dann die Frage eben, wann wird es auf Götter zurückgeführt. In der hebräischen Bibel ist es natürlich ein Gott, aber die Idee ist das Gleiche. Also diese Schicksalszuweisung dort an den einen Gott, Yahweh, im Ägyptischen an die Götter im Allgemeinen. Ja, und also da gibt es viele strukturelle Berührungspunkte, die man jetzt noch genauer ausarbeiten müsste. Also wir in unserem Projekt sind da gerade dabei, das eben für eine Reihe von Textgruppen zu machen, also neben Weisheit auch Prophetien oder Novellen zum Beispiel. Aber da ist noch sehr viel, was man wissenschaftlich auch aufarbeiten muss. Ah, das Buch der Sprichwörter. Okay, interessant, interessant. Wenn jetzt Leute diese ägyptischen Weisheitstexte lesen wollen. Ich fand das gar nicht so einfach. Vielleicht hast du ein paar Tipps für uns, wie man das am besten machen kann. Es gibt dieses Buch von Miriam Lichtheim, das fand ich sehr erhellend, also Ancient Egyptian Literature, was, glaube ich, ursprünglich mehrere Teile waren, aber so ein riesiges 800-Seiten-Werk ist, wo alle möglichen Texte, also Tempeltexte und Weisheitstexte und sowas, in ihrer eigenen, glaube ich, neue Übersetzung auch zum Teil drin sind, habe ich jetzt aber nur auf Englisch gefunden. Das war das, wo ich jetzt durchgegangen bin und geschaut habe. Ich glaube, didaktische Literatur nennt sie diese Weisheitstexte da hauptsächlich. Aber das ist jetzt für jemanden, der auf Deutsch mal reinschauen will, irgendwie sicherlich nicht die naheliegendste Anschaffung. Hast du irgendwelche Tipps? Wo schaut man jetzt rein? Ja, also es ist so ein bisschen verstreut. Also Miriam Lichtheim, das ist tatsächlich eine der zentralen Figuren, wenn es eben um die Erforschung gerade auch dieser späten Weisheitstradition geht. Also da hat sie eben eine Reihe von Büchern geschrieben, die du jetzt auch aufgezählt hast. Und sie hat eben auch einleitende Bücher geschrieben, also diese Ancient Egyptian Literature, wo sie einfach verschiedenste Texte, auch andere, die wir heute besprochen haben, in Übersetzung vorgelegt hat. Also ein guter Ansatzpunkt, wenn man sich fachlich auseinandersetzen möchte, ist die Lit-Reihe. Also das ist so eine Einführungsreihe so nennt sich eben Einführungen und Quellentexte der Ägyptologie im Lit-Verlag erschienen. Da gibt es eben zum Beispiel zur Literatur gleich mehrere Bände, die sich eben mit verschiedenen Zeiten, also Altes und Mittleres Reich, Neues Reich und Spätzeit, griechisch-römische Zeit auseinandersetzen, die dann kurz diese verschiedenen Texte vorstellen, auch so ein bisschen zeigen, was ist dazu schon geforscht worden, wo kann man weiterlesen. Und die sind eigentlich, also ja, natürlich für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen zugänglich, aber jetzt auch nicht so schwierig geschrieben, dass man da jetzt nicht auch als interessierter Laie sich mit auseinandersetzen kann. Und dann muss man natürlich die Übersetzung anschauen. Also früher Helmut Brunner hat sehr viel versucht, diese Texte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bekannter zu machen. Ich weiß jetzt tatsächlich aus dem Kopf nicht, ob das immer noch aufgelegt wird, aber da kann man eben zum Beispiel bei Reclam so einzelne Hefte finden, die dann eben Lebenslehren übersetzen. Und natürlich muss man jetzt sagen, das werden jetzt nicht die neuesten Übersetzungen sein. Also bei einigen Texten hat sich halt unsere Kenntnis jetzt auch verbessert. Also, aber ich sag mal, um jetzt zum Beispiel die Lehre des Ptahotep mal vollständig zu lesen, wäre das ein guter Ansatzpunkt. Oder eben die anderen gut bekannten Texte wie jetzt Amenemope und so weiter. Das ist ein guter Startpunkt. Es gibt dann natürlich auch also wenn man jetzt in eine Bibliothek geht, die fachlichen kanonisierten Übersetzungen. Da gibt es zum Beispiel die Reihe Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Tuat. Da gibt es auch einen ganzen Band zu Weisheitsliteratur, also international, also auch inklusive der keilschriftlichen Texte. Und das sind auch sehr schöne, ja, Übersetzungen, die man, also das Buch ist ein bisschen teuer zu kaufen. Ich glaube, das ist so ein typisch wissenschaftliches Buch, was dann 200 € kostet pro Band oder so. Aber wenn man eben mal in eine Bibliothek geht, also zum Beispiel auch Staatsbibliotheken oder so, haben das häufig auch also so die ganze Reihe. Und dann kann man sich das einfach kopieren oder scannen und sich mal so einen Weisheitstext dann mit nach Hause nehmen und lesen. Also ich würde immer noch sagen, trotzdem, also vielen Dank für diese Hinweise, aber die Idee liegt noch ein bisschen auf der Straße und wird nicht richtig umgesetzt, dass jetzt jemand mal das große populärwissenschaftliche neue die Weisheitstextebuch schreibt. Also auch wenn ich so schaue, was du jetzt empfohlen hast und sowas, viel ist vergriffen, viel ist alt. Also ich merke sowieso bei dieser Recherche zu auch populärwissenschaftlicheren Quellen zu Ägypten, dass ganz vieles noch so aus den 80ern, 90ern ist und dann auf einmal so aufhört, gefühlt. Also die Beschäftigung damit oder vielleicht ist es auch im Zeitgeist gerade nicht so präsent mehr, aber ja, da kann auf jeden Fall, glaube ich, noch gerade populärwissenschaftliche Arbeit geleistet werden, denke ich. Was ist denn, wobei das ist die Frage, die wir vielleicht ja schon angesprochen haben, ich frage ja immer gerne am Ende, was gerade so die Forschungsfrage ist, die dich am meisten beschäftigt gerade. Wir haben ja das Themengebiet schon so ein bisschen eingeschränkt, aber ja, kannst du noch sagen, woran sitzt du jetzt gerade aktuell? Ja, also ich versuche tatsächlich genau so ein bisschen, also die Weisheitstexte wieder ein bisschen populärer zu machen, weil, also es ist richtig, in der Fachgeschichte ist das Thema immer populär gewesen. Es haben viele Leute daran geforscht. Es gibt hunderte von Artikeln, von Büchern. Aber natürlich hat man dann irgendwann das Gefühl gehabt, naja, jetzt ist irgendwie alles gesagt oder auch international, ne, die Leute, also suchen sich die Texte und sagen, ah ja, Ägypten, wir haben ein paar Beispiele. Das passt, da müssen wir nichts mehr machen. Dann haben natürlich einzelne Leute an einzelnen Texten weitergearbeitet, haben die verbessert, ne? Aber das ist dann eben, wird eben auch nur anerkannt von den Leuten, die das auch sehen. Und gerade die demotischen Texte, also die, an denen ich jetzt arbeite, die eben ja aus der Spätzeit, griechisch-römischen Zeit stammen, gerade die haben auch so ein Nischendasein geführt. Das hat auch eben mit der Fachgeschichte zu tun, dass also die demotische Schrift ist halt sehr kursiv, jetzt nicht wirklich unmöglich zu lesen, aber sie hatte halt immer im Fach so diesen Status, ja, dass man sich damit schwieriger auseinandersetzen kann. Deswegen gab es immer weniger Leute, die dazu gearbeitet haben. Und wir haben eigentlich jetzt in den letzten Jahrzehnten noch viele, viele Texte erst ediert oder sind dabei, eben Editionen zu überarbeiten, die 100 oder 120 Jahre alt sind. Und das ist eben das für den Bereich der Weisheit, woran ich jetzt mit einigen Kollegen gerade arbeite, dass wir eben sagen, wir müssen hier einige Texte einfach nochmal komplett neu bearbeiten, wir müssen die Übersetzung nochmal verbessern, wir müssen diese Texte nochmal mehr in den Fokus bringen, in der Hoffnung, dass dann vielleicht in der nahen Zukunft sich auch wieder mehr junge Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen eben für dieses Thema interessieren und vielleicht auch dann im Kulturvergleich international nochmal andocken und ein bisschen mehr machen. Also alle, die glauben jetzt, das wäre so ein überarbeiteter und ausdiskutierter Bereich, dann würde ich nur sagen, also wir stehen wie immer oder wie so oft eigentlich erst relativ am Anfang und da ist noch sehr viel zu erarbeiten. Ja, dann vielen Dank, dass du uns hier so ein bisschen mitgenommen hast in die Welt dieser spannenden Texte. Also ich finde, man hat jetzt richtig nochmal Lust bekommen, selber in die Texte irgendwie reinzuschauen. Ja, vielen Dank. Also es hat mir großen Spaß gemacht und also ja, ich freue mich auch auf die nächsten spannenden Folgen hier in diesem Podcast. Ich mich auch. Wir werden eine Folge machen zu den Lehren des Ptahotep. Das wird ein Special sein. Also habe ich ja schon gesagt, dazu gibt es gerade bei uns im Geister-Discord-Server einen kleinen Lesekreis. Da könnt ihr auch immer noch eure Meinung zu diesem Text schreiben. Der ist auch gar nicht so lang in der deutschen Version. Also in 30 Seiten oder so seid ihr damit durch. Diese Folge werdet ihr hier nächsten Sonntag hören. Und hier vor der Paywall, also im regulären Feed, werden wir jetzt 2 Wochen in die Frühjahrs-Osterpause gehen. Es wird hier bei Geister immer eine kleine Pause im Frühjahr eben geben und dann eine längere später im Sommer, weil ich auch ganz viele andere Projekte noch daneben mache. Und sonst, ja, habe ich ja nie Urlaub. Und der sollte jetzt aber dann doch mal stattfinden. Also, wenn ihr uns unterstützt, gibt es nächsten Sonntag hier unser Special zu den Lehren des Ptahotep. Und wenn ihr uns nicht unterstützt, dann hört ihr jetzt 2 Wochen nichts von uns. Und dann geht es am 21. April hier weiter. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.